Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talkradio. Ein bisschen verspätet. Wir bitten, das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Wir starten in eine neue Talk-Woche mit einer freien Themen-Show. Aber heute oder gestern beziehungsweise war ja der Tag des Mauerfalls. Und ich würde gerne mit vielleicht dem einen oder anderen sprechen, dessen Leben sich nach dem Fall der Mauer radikal verändert hat. Wo alles ganz anders, gänzlich anders wurde, nachdem dann die Mauer weg war oder die Mauer geöffnet war. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema oder eben über dieses Thema, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist ein Anrufer und der heißt Jens und Jens ist 23. Morgen, Jens. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Eine fünfgleisige Beziehung. Eine fünfgleisige Beziehung? Richtig. Was heißt das? Ja, dass ich fünf Beziehungen gleichzeitig führe. Ach, dass du fünf Frauen gleichzeitig hast? Richtig. Wir reden über Frauen. Richtig, ganz genau. Und mittlerweile. Zurzeit gerade auch? Ja, genau. Mittlerweile? Mittlerweile ist es halt so weit, dass ich nicht mehr wirklich weggehen kann. Also, wenn ich denn weggehe, muss ich dann immer schon an gewissen Orten damit rechnen, dass vielleicht andere von denen auch da sind. Absolut. Und in letzter Zeit mache ich deshalb ja nicht mehr so viel. Diese fünf Frauen, das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, als Normalsterblicher. Ja gut, es kommen nicht alle direkt aus. Es sind drei, die ja nicht unbedingt nah aneinander wohnen, aber die halt auch dieselben Orte haben. Die anderen, da bin ich mir eigentlich immer relativ sicher, da weiß ich immer, wo die sind. Die wohnen ein bisschen weiter weg. Genau. Okay, aber drei immerhin wohnen in relativer Umgebung, relativer Nähe. Richtig. Die wissen natürlich alle voneinander nichts. Nee, nichts. Wie lange läuft die Sache mit den fünf Mädels? Ja, ein knappes Jahr. Knappes Jahr schon? Ja. Das heißt, das fing wirklich relativ gleichzeitig mit allen an? Gleichzeitig nicht. Es ist immer so, per Zufall habe ich immer neue kennengelernt und Dann hat sich das immer so aufgestockt. Also wie lange bist du mit der längsten verbandelt und mit der kürzesten? Also mit der längsten, wie gesagt, ein knappes Jahr und mit der kürzesten, ja gut, das hat sich dann innerhalb der zwei, drei Monaten hat sich das so aufgestockt. Ach so. Und jede Frau denkt, der Jens, das ist mein Man. Jo, richtig. Wir sind ein Paar, denkt jede einzelne Frau. Ja, leider Gottes ist das so. Das ist ja der Hammer. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das oder wie du das organisatorisch hinbekommst. Fünf Frauen haben ja dann auch Ansprüche und wollen etwas mit dir unternehmen, wollen die Wochenenden verbringen. Wie managst du das alles? Ja. Fünf Frauen rufen dich auch an. Wie managst du das alles? Ja, ich habe zwei Handys. Hm. Und die einen haben die Nummer, die anderen die. Ja. Und das meiste schiebe ich halt auf die Arbeit, weil ich viel unterwegs bin. Ja. Und es kommt hoch, dass wenn ich auf knappe zwei Wochen rechne, dass ich dann jeder auch zweimal sehe. Genau. Also mehr wird ja gar nicht drin sein. Nee. Nee. Mit der einen bist du ein Jahr zusammen, da gab es wahrscheinlich dann mittlerweile auch schon die zweite, dritte. Wie war es im Sommer, Stichwort Urlaub? Mit wem bist du, mit welcher bist du in Urlaub gefahren? Gar nicht. Gar nicht. Wegen dieser Komplikationen oder? Richtig. Also was heißt, es wollten, klar, ich wurde von nicht nur von einer, was Urlaub ging, angesprochen. Natürlich. Und was soll ich machen? Ich meine, es waren immer meistens so 14 Tage und ich kann ja nicht zu einer sagen, ich fahre jetzt alleine in Urlaub quasi. Mhm. Was, es waren 14 Tage? Du bist dann doch 14 Tage mit einer mal weggefahren? Nee. Die wollten, dass ich mitkomme und die eine oder die andere hätten halt 14 Tage gebucht. Ach so, verstehe, ja. So, aber 14 Tage weg, nee, das funktioniert nicht. Warst du denn, du bist jetzt 23 Jahre alt, warst du früher auch schon so drauf? Eben nicht, und da kommen wir jetzt zum Punkt. Ja, gerne, erzähl. Ich habe zwei Beziehungen geführt, wo ich halt, da habe ich das, was heißt ernst genommen, aber da war ich halt auch hundertprozentig treu und hab die Beziehung auch in dem Sinne ernst genommen. Und bei beiden Beziehungen, die eine hat 3 Jahre gedauert, die andere auch knapp 3 Jahre. Hm. Und in beiden Beziehungen wurde ich halt ziemlich verarscht. Mhm. Und was heißt das? Ja, also fremdgegangen mehrere Male. Ja. Und jetzt sagst du mir aber bitte nicht, dass du das als Racheaktion gegen die Weiblichkeit machst. Nein, das ist es eben, ja, in dem Sinne ist es keine Rache, aber seit diesen Beziehungen, ja, weiß ich nicht, habe ich so eine Mauer aufgebaut. Also, ich weiß nicht. Da sage ich mir immer so, wenn es dann so weit kommt, dass ich wirklich darüber nachdenke, wirklich mit einer Person wieder eine Beziehung anzufangen, da kommen dann die Gedanken, dann kommt alles wieder hoch, dann denke ich wieder, hinterher bist du wieder der Gearschte, der verletzt wird. Dann verarscht lieber du. Da habe ich lieber meine Ausweichmöglichkeiten und wenn dann irgendwo wieder irgendwas passieren sollte, dann bin wenigstens ich nicht der Blöde am Ende. Aber dafür sind die fünf Frauen die Blöden. Ja, leider Gottes. Das ist so. Was empfindest du denn für die fünf Frauen? Schwer zu sagen. Also ich meine, da sind Gefühle für jede von denen sind Gefühle da. Und für eine ein bisschen mehr. Also ich habe schon meine Favoritin. Ja. Mit der ich besonders viel mache. Und wie lange bist du mit der Favoritin zusammen? Ja, das ist die längste. Das ist die längste. Ja. Mhm. Und die anderen sind Gefühle da, aber sagen wir mal so, du müsstest sie auch nicht haben. Nö. Ging auch gut ohne. Ja, deshalb kann ich das ja auch ganz gut aushalten. Also. Gehen wir davon aus, dass die sexuell alle relativ attraktiv für dich sind? Ja, also das auf jeden Fall. Sonst gäbe es ja keinen Sinn. Und du hast Spaß am Sex mit den vielen Frauen durchaus auch? Auch, Ja. Ja. Und ja, aber ach, Jens. Der Gedanke an eine Beziehung mit einer, wie gesagt, da komme ich über einen Punkt, gewissen Punkt nicht drüber. Ja, aber weißt du, ich will dir mal sagen, du hast bist zweimal enttäuscht worden. Ja, und das sehr. Okay. Aber daraus dann so eine Konsequenz zu ziehen, sich so blöd zu verhalten, wie du dich jetzt verhältst, ist aber alles andere als gerechtfertigt. Du hast ja Enttäuschungen erlebt. Was meinst du, wie viele Enttäuschungen Menschen generell im Laufe ihres Liebeslebens erleben? Damit muss man durch. Da darf man auch nicht so weicheilig sein und dann die nächste Zeit dann sich völlig fehlverhalten. Ja, die Chance besteht immer, dass der nächste Partner oder in deinem Fall die nächste Partnerin ein guter Typ ist. Also mein bester Freund, mit dem rede ich da ja auch drüber, der weiß darüber auch Bescheid. Und der sagt halt zu mir, ja, die fünf, die du dir da jetzt ausgesucht hast, kann ich dir jetzt sagen, mit dem wirst du nie eine richtige Beziehung anfangen, weil das eigentlich gar nicht so die Frau ist, die Frauen sind, die auch, das wirklich dein Typ ist. Ja, da hat dein bester Freund wahrscheinlich sehr, sehr recht. Der kennt dich gut. Und der kann das am besten beurteilen. Die besten Freunde können das oftmals wirklich am besten dann. Jens, bei allem Verständnis nochmal für deine Enttäuschung, die du erlebt hast, über die wir jetzt gar nicht eingehend reden müssen. Nee. Auch wenn es schlimm ist. Geschenkt. So kannst du nicht andere Menschen behandeln. So möchtest du ja nur auch nicht behandelt werden. Nee, vor allen Dingen. Du möchtest auch nicht mit einer Frau zusammen sein, dann kriegst du hinterher raus, sie hat fünf andere Kerle nebenher laufen. Da würdest du ja wahnsinnig. Da würdest du dein ganzes Leben nicht mehr an die Frauen glauben. Ja, gut. Aber dann muss ich auch immer wieder daran denken, was mir passiert. Ja, aber guck doch mal in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit, Mensch. Ja, irgendwie habe ich das Vertrauen in treue Frauen verloren. So, und das finde ich albern. Das finde ich wirklich albern nach zwei Enttäuschungen. Und ich würde es zu dir noch sagen, wenn du fünf oder sechs Enttäuschungen hättest, dann würde ich immer noch zu dir sagen, Mensch, mach die Augen auf, die Chance ist da, dass du eine gute Frau triffst. Eine richtig gute Frau. Und das sage ich dir jetzt auch. Denn du tust dir ja, so wie du mir das erzählst, tust dir ja selbst auch nichts Gutes mit. Du verarschst die Frauen und du bist ja damit ja auch nicht froh. Du bist wirklich vom Herzen her nicht glücklich damit, abgesehen von dem ganzen Alltagsstress, den dir diese Konstellation bereitet. Richtig. Weißt du, was du machen musst? Was beenden? Tabula rasa. Das heißt, den Tisch völlig neu räumen. Abräumen, alles neu machen. Oh je. Ja, oh je. Denn auch wenn du dieser einen Frau, von der du sagst, die du am nettesten magst, am nettesten findest, die mit der du ein Jahr zusammen, wenn du der das erzählen würdest im Nachhinein, ist die weg. Ja klar. Ist die weg. Würde, ist die weg. Dann näher die auf den Weg gehen. Abgesehen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja ein ganz filigranes Gebilde, was du da gebaut hast. Es kann durchaus passieren, dass da irgendwas durchsickert. Und dann stehst du aber da. Ja, das ist ja da. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass es mittlerweile so ist, dass ich eigentlich Angst habe, dass es jedes Wochenende aufs Neue irgendwie rauskommt. So, du bist Herr deiner selbst. Du musst die Zügel in die Hand nehmen. Ehe die anderen die Zügel in die Hand nehmen. Entscheide, mach klar Schiff bei dir. Also mache ich lieber, sage ich einfach, tut mir leid, funktioniert nicht mehr. Ja, das kann man doch sagen. Man kann sich trennen von jemandem, was nicht mehr funktioniert. Okay, dann gibt es ein paar Tränen und so, aber dann ist es auch gut. Das musst du dann fünfmal durchmachen. Das hast du ja selbst eingebrockt. Gut, aber die Wahrheit werde ich ganz bestimmt nicht sagen. Nein, das musst du denen ja auch nicht sagen. Aber es ist schon ein korrektes Verhalten, wenn du dich jetzt von denen trennst. Dann wären wir beide schon quitt. Dann würde ich sagen, okay, da musst du den Mädels nicht noch die ganze Wahrheit aufs Brot schmieren. Das nicht. Und dann bleib erstmal eine Weile alleine oder hab irgendwelche Sexaffären. Das ist ja okay. Ja gut, das ist immer bei mir. Das habe ich meistens gar nicht so. Ja, mach das so, wenn du Bock hast. Wenn du Bock auf Sex hast, hol dir den Sex. Und dann vielleicht, wenn sich das Ganze ein bisschen beruhigt hast und du nicht nur in die Vergangenheit guckst und die Wunden leckst, du leckst mir zu viel Wunden. Ja, das... So, da musst du nach vorne gucken und wirklich dann auch kritisch an eine Frau rangehen. Und wenn du denkst, das ist eine gute Frau, dann kannst du dich auch damit drauf einlassen. Ja, das ist vielleicht aber auch mein Problem, dass ich halt das Vertrauen darin verloren habe. Ja, aber das kann man auch wieder aufbauen. Weißt du, man kann sich aber auch dann jetzt jahrelang suhlen in dem Gefühl, ach, ich habe das Vertrauen verloren. Oder man kann irgendwie sagen, es ist scheiße gelaufen. Blöde Weiber, die beiden. Und schwamm drüber. Ich gucke jetzt nach vorne, ich, Jens. Weißt du? Mhm. Jetzt habe ich ja alles gesagt, Jens. Jo. Jetzt musst du handeln. Da muss ich gucken, wie ich das... Da musst du gucken jetzt, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, werde ich wohl 5-mal machen. Mein Lieber, gut. Tschüss. Danke für den Start. Und hier ist Claudia. Claudia ist 53. Morgen, Claudia. Hallo, Domian. Hallo, Claudia. Um was geht's? Ja, ich rufe aufgrund des Anrufes von dem jungen Mann am Freitag an, der da eine BDSM-Beziehung lebte oder lebt und mit seiner Freundin da nicht klarkommt. Mhm. Weiß nicht, da hatte sich von seiner Frau wohl getrennt und es war auch die erste BDSM-Beziehung, die er erlebt. Ja, genau. Und ich hatte so den Eindruck, dass er eine 24-7-Beziehung wünscht, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Ja. Und seine Frau, also seine Freundin, wohl eher so eine Spielbeziehung, dass die beiden nicht auf einen Nenner kommen, ist klar. Lebst du in einer 24-7-Beziehung? Ich würde es gerne. Du würdest es gerne. Also wir erklären es mal. 24 Stunden 7 heißt, dass man sich als Sklave einem Partner oder einer Partnerin unterwirft, 7 Tage die Woche, 24 Stunden lang. Also im Klartext immer. Ja, ganz genau. Und das würdest du gerne tun? Würde ich gerne. Du bist aber 53 Jahre alt. Ja. Hast du früher auch schon in diesem SM-Bereich dich rumgetrieben und hast du Erlebnisse gehabt? Gar nicht. Gar nicht? Das fing also an, als ich 45 war. Da waren die Kinder aus dem Haus. Man kommt dazu, mal ein bisschen über sich selbst nachzudenken. Mhm. Und da hatte eine Freundin mich in so ein Forum im Internet mitgenommen. Mhm. Und da habe ich dann jemanden getroffen, der mich also quasi mit der Nase drauf gestoßen hat. Ja. Jetzt kannte ich den auch noch von früher, was wir später festgestellt haben. Ach, was für ein Zufall. Ja, das war wirklich, also 30 Jahre fast her, dass wir uns kennengelernt hatten und dann aus den Augen verloren und dann wieder getroffen. Und dann habt ihr euch im Internet zufällig in einem Chat getroffen? Ja, also nicht im Chat, sondern es gibt auch so eine Community nur mit einem Profil und man schreibt dann E-Mails. Ja, ja, man kann dann auch chatten, aber meistens werden E-Mails geschrieben. Und erst hatte ich mich mit dem unheimlich in der Wolle, weil sein Profil mir gar nicht gefiel. Ich dachte, sowas von frauenverachtend, wie der da schreibt. Was stand denn da? Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen. Also jedenfalls, dass sie zu tun hat, was er will. Ne? War der Grundtenor und ich denke, das kann ja wohl nicht angehen. Ich war ja schließlich emanzipiert. Ne? Mhm, natürlich. Das kann man sich doch nicht bieten lassen. Also habe ich ihn angegiftet und er hat mich dann irgendwann gefragt, warum ich ihn denn so fertig machen würde. Und dann sind wir näher ins Gespräch gekommen, haben telefoniert und haben festgestellt, wir kannten uns. Und der wurde dann mein erster Dom. Dom heißt mein dominanter Mann. Dominanter Mann, genau. Der hatte das in diesem Profil nicht so ausgedrückt, dass er das als SM-Beziehung meint? Nein. Nein, also da war es... Der sich auskennt, der weiß es. Achso, da hat er schon kapiert, aber du hast es nicht kapiert. Nee. Der wurde ja dann... Und mit dem hattest du dann ein Herr-Sklaven-Verhältnis, Sklavin-Verhältnis. Du warst die Sklavin von ihm. Ja, allerdings nur kurze Zeit, weil seine Richtung gefiel mir nicht. Aber er hat mir sämtliche Grundlagen beigebracht, mir alles genau erklärt. Ja, was war denn seine Richtung? Er war mir eigentlich zu weich. Ach so. Also er hat dich nicht hart genug angenommen? Nee, und er hätte auch gerne eine Sub gehabt, die also für andere da war. Seine Befriedigung hat er daraus gezogen, seine Sub zu verleihen. Was heißt denn Sub? Submissive Frau. Ach so, Entschuldigung. Muss man ja alles erstmal wissen. Du bist da schon so eine Fachfrau. Wir stinken normalos, kapieren das ja nicht. Das ist wie mit allen Fachterminen, weil man, auch wenn sie sich mit dem Arzt unterhalten, da kommt ja gar nicht mehr auf die Idee, das auf Deutsch traurigerweise, zu sagen. Traurigerweise. Ja. Also das war dann nicht so dein Ding mit dem Typ? Nee, aber wir sind gute Freunde geblieben. Er hat mich die ganze Zeit immer begleitet. Immer wenn ich eine Frage hatte, kann ich zu ihm kommen. Ja. Und dann habe ich erstmal getestet und geguckt, wo das ist, was ich eigentlich will und was das ist. Genau. Dein Ideal, wenn du jetzt dir was herzaubern könntest. Du bist ja auf der Suche im Moment. Nee, bin ich nicht. Nee, bist du nicht. Nee, ich bin im Moment, also ich habe eigentlich eine Beziehung, die aber unterbrochen ist durch eine Erkrankung. Ja. Ich war also fast 6 Jahre mit einem Dom zusammen, der für mich wie maßgeschneidert war. Das war also eine wahnsinnig tolle Beziehung. Wie war das genau? Beschreibst du es mal. Ja, das war gerade in der Zeit, als ich da getestet habe. Mhm. Und ich hatte eine Freundin in Baden-Württemberg, ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Und bei der war ich dann irgendwann mal in Urlaub und dann da hat die auch Gefallen dran gefunden. Dann habe ich für die eigentlich einen Dom gesucht. Im Ort nebenan war einer. Erzähl mal, wie die Beziehung zwischen dir und diesem Mann aussah. Was hast du gemacht? Wie hast du dich unterworfen? Komplett. Ja, also wirklich ganz komplett. Wir haben also auch keine Codewörter mehr gehabt zuletzt. Codewörter heißt, wenn man irgendwas zu Schlimmes macht, dass man genau, dass Codewörter man Stopp sagen kann. Also dieses Ampelsystem grün, gelb und rot. Genau. Oder ausgemachte Worte, die man so eigentlich nicht verwendet. Also halt nicht weitermachen oder so, das geht da nicht, ne? So. Da wird weitergemacht. Das ist ja schon gefährlich dann, ne? Ist nicht gefährlich, wenn man Codewörter hat. Ja, aber du hast doch keine gehabt. Nee, ich habe keine gehabt. War es ja gefährlich bei dir. Gar nicht. Wie hart ist er denn an dich rangegangen? Was waren die krassesten Sachen, die er mit dir gemacht hat? Also das hat sich ja langsam gesteigert. Er hat die Grenzen immer weiter gesteckt. Mhm. Und zuletzt dann eben gefesselt, kein Gehör mehr, kein Sehen, kein Schmecken, ein Knebel im Mund. Und also wirklich absolut hilflos, hätte nur noch die Latexhülle gefehlt, die ich leiden kann. Und dann war ich ihm ausgeliefert und er hat wirklich gemacht, was er wollte. Ob es jetzt Schlagen mit Peitschen war oder ob es Bondage war. Es gab dann schon Situationen, wo du wirklich dann völlig geknebelt, gefesselt in der Ecke gelegen hast. Er hat dich mal ab und zu durchgepeitscht. Hat er dich auch schon mal dann ein paar Stunden liegen lassen? So eine Session hat immer viele Stunden gedauert. Ach so. Ja, es hätte ja sein können, dass er währenddessen mal einkaufen geht. Ja, das kann also durchaus vorkommen. Das ist bei uns aber nicht so gewesen. Das kam dadurch, weil ich ja nur am Wochenende bei ihm war. Ach so. Diese räumliche Trennung vorhanden. Das kann durchaus sein, dass man dann völlig gefesselt und hilflos in der Wohnung irgendwo hängt oder in der Ecke liegt. Genau, hängt. Er hatte also vor mir mal eine Suppe, die hat er dann im Keller an Haken gehängt. Und ging einkaufen? Ja, oder ging arbeiten. Das ist ja abgefahren. Mhm. Ging arbeiten, das heißt, er war 8 Stunden nicht da und die Frau hing an der Decke. Ja, also an der Wand. An der Wand, ja, okay. Sowas gefällt dir? Ja. Wobei mir, das gar nicht mal das Wichtigste ist. Für mich ist der eigentliche Kick, einfach tun, was er will, mich völlig unterwerfen. Mhm. Und das wirklich im Alltag, 24 Stunden lang, im Haushalt, während des Fernsehguckens, immer? Immer. Ja. Wenn ihr zusammen Fernsehen geguckt hättet, hat er dich eigentlich mit Claudia angesprochen oder mit irgendeinem anderen Namen? Also mit Dienerin Claudia. Dienerin. Hat er dich auch beschimpft schon mal? Nee, das hat er nie gemacht. Aber hätte auch sein können, ne? Hätte sein können, Also wenn ihr guckt zum Beispiel zusammen Fernsehen und dann hätte er sagen, Schlampe, hol mir mal ein Bier. Das war nicht sein Ding. Aber das wäre auch nicht meins gewesen. Ach so, das geht dann nicht. Nee, ich sag ja, also wir haben wirklich unheimlich gut zusammengepasst. Naja, aber ich meine, das wäre ja schon eine Erniedrigung gewesen und du wärst in einer Dienerfunktion, wenn er sowas gemacht hätte. Das wäre für mich nicht erniedrigend gewesen. Ach, das wäre verletzend gewesen. Ach so, Feinheit. Und da hätte ich, also verletzen, auch körperlich verletzen, wäre nichts gewesen. Ach so, also Blut floss da auch nicht? Blut, ja. Nee. Nein, das nicht. Nee. Also du bist gerne Dienerin, aber man darf dich nicht verletzend, so wie ich es gerade gesagt habe, dann raustreiben, um Bier zu holen. Das nicht. Hätte der aber zu dir gesagt, Dienerin Claudia, ich will Chips haben, wärst du gegangen. Ja, natürlich. Natürlich. Und wenn er gesagt hat, Dienerin Claudia, lege dich bitte, während ich Wetten, das gucke, nackt hinter dem Wohnzimmerschrank, hättest du auch gemacht. Ja, klar. Ja, natürlich. Was frag ich so dumm? Ja, wie kannst du denn? Hör mal, weißt du, was ich abgefahren finde? Dass du bis zu deinem, was hast du gerade gesagt, 42. Lebensjahr eine ganz, in Anführungszeichen, normale Frau warst. Das ist gar nicht so selten. Gerade bei den Frauen, also Männer entdecken ihre dominante Seite viel früher als Frauen. Ja. Frauen sind mit dem Haushalt, mit den Kindern, mit dem Ehemann versorgen beschäftigt. Die haben dafür gar keine Zeit. Hast du aus deinem früheren Leben Kinder? Ja. Wie alt sind die jetzt? Meine Tochter ist 30 und mein Sohn ist 26. Wissen die von deinen Ambitionen? Das wissen die. Waren die nicht geschockt am Anfang? Meine Tochter war ein bisschen geschockt. geschockt. Inzwischen kannst du es gut verpacken. Mein Sohn macht sich drüber lustig. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn deine Kinder zu dir nach Hause kommen, wenn du mit einem Herrn zusammenlebst und die sehen das, wie der Herr ihre Mutter behandelt, das ist doch schrecklich. In die Situation hätten wir die Kinder nicht. Ach so, also da warte dann. Das war auch immer meine große Bedingung, dass die Kinder ganz außen vor bleiben. Und sofern es Enkel gibt, natürlich auch dann. Ja, natürlich. Natürlich. Und dass sie immer an erster Stelle stehen. Ne? Also verstehe. Der Dom zwar an erster Stelle, aber nicht vor meinen Kindern. Ja. Und anders wäre auch nicht gegangen, das hätte ich nie gemacht. So, aber du, gerade am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, du wärst froh, wenn du so eine 24 Stunden... Ja, hätte ich gerne geführt. Aber das war jetzt eigentlich... Ich würde es gerne führen. Ich glaube nur nicht, dass es möglich wäre. Und genau in dem Irrtum ist dieser junge Mann da auch. Warum ist es nicht möglich? Wenn du 24-7 wirklich nur auf deinen Dom hörst, in dem Fall die Frau auf ihn, dann muss er die gesamte Verantwortung immer für sie übernehmen. Immer. Und das ist kaum machbar. Dann muss der so eine starke Persönlichkeit sein. Und der steht am Anfang. Ja, er muss, ja, das stimmt, das war ich. Es muss eine extrem starke Persönlichkeit sein, der eigentlich auch schon Erfahrung mit so etwas hat, weil er hohe Verantwortung trägt. Im Prinzip Verantwortung wie für ein Kind, ein Kleinkind. Ja. Ne? So kann man es vergleichen. Er muss psychologisch unheimlich fit sein. Er muss medizinisch unheimlich fit sein. Er muss in der Physiologie, in der Anatomie fit sein. Alles, damit nichts schiefläuft. Ja, sonst kann er das gar nicht machen. Aber nehmen wir mal an, der Zufall würde es so bringen, du würdest eine solche Persönlichkeit von dominantem Mann finden. Wärst du dabei? Sofort, ja. Sofort, ja. Interessant. Ich finde es schon abgefahren, was Sexualität mit uns macht. Oder was man wegen Sexualität, das ist ja gar nicht direkt Sexualität. Das ist ja viel, viel verschachtelter und viel diffiziler. Das ist unheimlich kompliziert. Ja. Und sehr machtvoll. Ja. Und die eigentliche Person, die Macht hat, ist ja die Suppe, nicht der Dom. Er macht ja das, was dir gefällt. Jetzt sag mir doch, Claudia, noch zum Schluss, wie ist die Situation jetzt mit deinem Partner, der ist erkrankt? Nee, ich bin erkrankt. Ach, du bist erkrankt. Mhm. Du bist erkrankt. Schlimm erkrankt? Wie man nimmt. Alles hat sein Gutes, alles hat sein Schlechtes. Was ist das, wenn ich frage? Ich habe starke Schmerzen und kann mich schlecht bewegen, weil ich eine Verkalkung in den Gefäßen habe und die Nerven werden zusammengequetscht. Das klingt nicht... Nee, ist sehr schmerzhaft und dadurch bin ich natürlich auch sehr stark bewegungseingeschränkt und das hat das Ganze unmöglich gemacht im Moment. Ja, es gibt auch keinen Partner im Moment. Nein. Ja. Ich hoffe auf Besserung, dann gibt es auch wieder einen. Aber... Naja, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Dann wünsche ich dir, dass du wieder fitter wirst und dieser Leidenschaft nachgehen kannst, die zwar bizarr klingt für die, die sie nicht teilen, aber du machst das mit voller Überzeugung, das machen viele Leute und dann ist es auch in Ordnung. Das macht dich auch stark. Und es macht Spaß, genau. Danke dir für das Gespräch und für die Auskünfte so aus deinen sehr intimen Erlebnissen. Jo. Alles ich Gute wünsche ich. Danke dir, Julian. Sehr gerne. Kannst du mich nochmal kurz durchstellen für ein Autogramm? Ja, sehr gerne. Dann legst du auf und du legst bitte auf und wir melden uns nochmal. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich hatte ja vorhin am Anfang schon mal gefragt, wir haben ja am Wochenende und heute im Fernsehen so viel über den Mauerfall gesehen und gehört, dass man ja gar nicht mal wusste, wohin man schaltet. Aber was so ein bisschen zu kurz kam, war, und deshalb würde ich gerne mit euch drüber sprechen, ich würde gerne mit jemandem mich unterhalten, der nach dem Mauerfall sein Leben komplett verändert hat. Da war überhaupt nichts mehr so, wie es vorher war. Also wenn mir da jemand etwas von erzählen möchte, würde ich mich freuen. 0800 220 50 50. Hier ist Tim. Tim ist 26. Hallo Tim. Ja, hallo Jürgen. Hallo Tim. Also meine Mauer ist auch umgefallen sozusagen. Was ist bei dir passiert? Und zwar hat mich meine Freundin wohl schon längerfristig betrogen. Wir hatten am 25.10. ein Gespräch gehabt, wo sie sagte, dass wir uns halt wohl nur im Kreis drehen und dass es ja nur nicht weitergeht. Wie lange zusammen? 12 Jahre, wäre jetzt ins 13. Jahr gegangen. 12 Jahre? Ja. Kinderliebe? Ja, sozusagen. Also ich war knapp gerade 14 geworden und habe sie dann halt kennengelernt. Und erste Frau? Ja, genau. Wir waren zwar in diesen 12 Jahren einmal kurzfristig getrennt für 8 Wochen, aber das ist ja auch schon fast 7 Jahre her. Ja, hast du währenddessen in diesen 8 Wochen mit einer anderen Frau mal Sex gehabt? Ja. Ja. Genau. Sie mit einem anderen Typ auch? Das weiß ich nicht. Sie sagt nein. Also sie ist ja auch immer mit Scheuklappen wohl durch die Gegend gelaufen. Sie hat ja nie einen anderen Mann hinterhergeschaut, was sie mir immer so sagte. Ja. Naja, auf jeden Fall hatten wir halt da an dem 25.10. das Gespräch, dass wir uns halt nur im Kreis drehen. Dann habe ich eine Woche irgendwo auf Stur gemacht, um auch selber mal nachzudenken, was ich eventuell selber für Fehler gemacht haben könnte. Mhm. Habe ja auch welche gefunden. Habe dann versucht, eine Woche später auf den Sonntag mit ihr ein Gespräch zu suchen, dass ich mir über meine Gefühle erstmal klar geworden bin, dass ich auch irgendwelche Fehler gemacht habe. Ja, auf jeden Fall ist sie da nicht wirklich drauf eingegangen, sagte dann halt am Montag drauf, sprich am 2.11., ich solle ausziehen aus unserer gemeinsamen Wohnung. Mhm. Bin dann zum Arbeitskollegen gezogen, erstmal vorübergehend, weil sie ja was von der Auszeit gesagt hatte. Hat sie mir dann auch halt abends auch geschrieben per SMS, Auszeit und hin und her. Dann kam eine SMS, dass sie sich halt in ja einen anderen Mann verliebt hat, sozusagen, was unser ehemaliger Nachbar war. Aber das war vorher schon passiert. Bitte was? Dass sie sich in den verliebt hat. Ja, laut ihrer Aussage war das zu dem Zeitpunkt halt irgendwo am 16.10., dass sie sich dann da so. In ihn halt verliebt hat. Naja, ist ja auch wurscht, kommt auf den Tag nicht an. Ja, auf jeden Fall hat sich dann so herausgestellt im Laufe der Zeit, jetzt in letzter Woche sozusagen, dass das auch wohl schon seit einem halben Jahr so ging. Dachte ich mir doch. Ja, Das ist nämlich so, seine Frau hat sich auch von ihm getrennt, hat auch einen anderen Mann kennengelernt und er ist ja auch so ziemlich ja mit seinen Kräften weiß er ja wohl nicht wohin, weil er hat seine Dame ja noch Ehefrau gewürgt und gegenseitig haben die sich ein Messer am Hals gehalten und. Okay, lass uns über dich und euch reden. Ja, auf jeden Fall ist es... Habt ihr eigentlich Kinder? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Du wohnst im Moment bei deinem Freund noch? Ja, genau. Ja. Und sie ist also jetzt de facto mit diesem Mann zusammen? Richtig. Sie ist sozusagen von einem Bett ins nächste gesprungen, wenn ich das so formulieren kann. Kann man so sagen. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass am Donnerstag letzte Woche wollte ich noch ein paar Sachen holen, weil ich ja immer noch auf dem Standpunkt war, dass ich eine Auszeit wollte, weil das ja sozusagen meine jetzige Ex-Freundin auch zu meinem Kollegen gesagt hat. Ich halte es für eine üble und dünne Übergangssprachregelung von ihr aus gesehen. Ja, auf jeden Fall sagte sie ja heute, ich habe sie heute noch getroffen, dass ich diese Auszeit oder alle, die von dieser ganzen Geschichte wissen, wir die Auszeit falsch gedeutet haben. Also dass es für sie definitiv ein Außenschlussstrich war und keine Auszeit. Auf jeden Fall, wo sie mir das so am Donnerstag letzte Woche berichtet hat, dass das schon seit einem halben Jahr so ginge, bin ich irgendwie total abgetillt, war nicht mehr Herr meiner selbst, habe meine Sachen genommen. Bin ganz ruhig ins Auto gegangen und dann weggefahren und dann klick halt, du kannst ja zu deinen Eltern fahren. Ja. Hab einen Vorschlaghammer ins Auto gepackt, bin dann von da aus von dem Ort zu dem Ort gefahren, wo der wohnt. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich weiß nicht, wer da hingefahren ist. Und dann weiß ich nur noch, dass ich bei dem auf dem Hof gestanden habe, geschrien habe, komm raus zu Sau, mit dem linken Außenspiegel angefangen bin. Auf jeden Fall hat mir dann am anderen Tag meine Taufpatin halt erzählt, was ich alles so kaputtgeschlagen habe. Du hast das Auto demoliert von dem? Richtig, die drei Seitenscheiben, die Motorhaube, zwei Seitenscheiben, Vorbeifahrerseite und die Heckscheibe. Und bin dann halt wieder ins Auto und weggefahren. Aber da kann ich mich nicht so wirklich dran erinnern. Schön bescheuert. Ja. Ja. Bereuen tue ich es auch. Schön bescheuert. Also, finde ich schon. Ja, ich meine, ich sehe es ja irgendwo ein, dass ich da definitiv einen Fehler gemacht habe. Absolut. Ich fand es nur irgendwo definitiv eine Schweinerei, dass es seit einem halben Jahr so ginge. Er ist ausgezogen, ich habe ihm noch mitgeholfen, dass er sozusagen seine... Ja, aber ja, hey Tim, was reden wir? Für so eine Geschichte gehören zwei und da ist deine Ex genauso beteiligt wie der und die ist noch mehr beteiligt als der. Wenn die Nein gesagt hätte, wäre gar nichts gelaufen. Wenn du auf jemanden zornig sein kannst, dann sei auch sie zornig und nicht auf den Typ. Der Typ ist völlig egal. Das ist mein Problem. Das bin ich irgendwie gar nicht so. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie noch ändert oder sowas. Aber momentan. Ja, das heißt, du hast jetzt eine dicke Rechnung am Hals, um das Auto wieder zu reparieren? Das weiß ich noch nicht. Also ich bin heute bei der Polizei gewesen, habe meine Stellungnahme dazu so geäußert. Hast du dich denn selbst angezeigt oder bist du angezeigt worden? Er hat mich sofort angezeigt, weil ich war ja definitiv sowas von platt in dieser Woche. Also ich war ja gar nicht so ganz beisammen. Also hast du den gesehen? War der am Fenster? Ich habe gar keinen gesehen. Nee. Also angeblich haben mich vier Leute gesehen von seiner Familie, aber ich... Okay, der hat dich angezeigt und du hast Aussage gemacht und hoffentlich alles genauso auch gestanden, wie es war. Ja, das, was ich so, wie ich mich erinnern kann, ja. Ja, so wie du es mir auch gerade erzählt hast. Richtig. Ja. So, das Ding wird jetzt seinen Lauf nehmen. Richtig. Wird wahrscheinlich eine ganze Menge Kohle kosten. Ja. Und ich kann mir vorstellen, du hast dich nicht gerade beliebter gemacht bei deiner Ex. Nee, das glaube ich nicht. Auch so in unserem Freundeskreis, den wir haben. Also die haben alle Angst gehabt um ihre Autos und haben alle irgendwo anders geparkt. Also das finde ich auch einen bedenklichen Ausraster, muss ich ja sagen. Ja, in deiner Wut hättest du auch noch auf diesen Mann eingeschlagen, wenn der rausgekommen wäre. Mit Sicherheit nicht, glaube ich nicht. Ja, aber gut. Ich weiß gut, es gut, nicht, gute Mutmaßungen, ne? Ja, okay. Wollen wir froh sein, dass es nicht so gekommen ist. So, jetzt hast du ziemlich viel Mist gebaut. Jetzt musst du sehen, dass du jetzt da relativ gut wieder rauskommst. Dazu gehört erstmal, dass du dich damit abfinden musst innerlich, dass deine Frau dich nicht mehr will. Ja, aber sie hatte, das war ja immer so ein Hin und Her am Montag. Jetzt ist es aber kein Hin und Her mehr. Nee, jetzt wohl nicht mehr, nee. Alles, was vorher gesagt wurde, ist ungültig. Das letzte Wort zählt. Das letzte Wort von ihr ist, dass sie definitiv Schluss gemacht hat. Ja, was ich nur nicht an der ganzen Sache verstehe, ist, damals hat sie immer gesagt, sie wollte sparen und hin und her und jetzt auf einmal will sie immer nur Party. Tim. 30 für ein Kind, ich meine, irgendwo passt da alles was nicht zusammen. Ja, sie beginnt jetzt ein ganz anderes Leben. Das ist jetzt auch ein anderer Mensch allmählich, als du ihn kennengelernt hast. Ja, außerdem seid ihr in einer, das ist oftmals oder meistens sind diese Beziehungen, die ganz früh anfangen, da kracht's irgendwann. Das ist auch, ich finde das ja auch immer normal, dass man irgendwann auch mal was anderes erleben will. Ja, aber ich meine, sie hat sie ja nie irgendwie was gesagt. Ich meine, ich habe ihren Bekanntenkreis auch noch gefragt. Ja, es ist auch egal. Jetzt sagt sie aber etwas und jetzt handelt sie auch. Offensichtlich war sie zutiefst unglücklich in der letzten Zeit. Ich meine, sie hat zu mir gesagt, sie hätte schon vor 2 Jahren Schluss machen sollen. Das hatte sie auch noch gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das alles ernst gemeint war. Ist auch schlimm zu hören, ist auch schlimm zu hören. Das ganze Ding ist totgelaufen. Und da hilft es auch überhaupt nicht, jetzt im Nachhinein zu sagen, ja, aber warum hat sie denn damals das gemacht und nicht so und so. Ich verstehe das, dass du so denkst, weil du verletzt bist und zornig bist. Aber so denken immer die Verletzten und Zornigen. Und es ist völlig sinnlos, so zu denken. Weil es geht nur darum, was aktuell jetzt ist. Und für dich ist das Allerbeste und das Was ich dir nur wünschen könnte, ist, dass du dich damit arrangierst, dass du innerlich dir immer wieder einbläust, dass diese Frau dich nicht mehr will. Und du auf Abstand gehst. Aber du bist ja noch gar nicht auf Abstand. Nee, nicht wirklich. Alle haben mir gesagt, schieß die Frau in den Wind. Wenn die in 3 Monaten wiederkommt, würdest du die doch wohl nie wieder zurücknehmen. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wenn sie momentan ankommen würde oder sowas und sagen würde, ja, du, scheiße mit Flo, mit diesem neuen Mann, den sie da jetzt hat, weil der ja sozusagen seine Noch-Ehefrau ja auch ja verprügelt hat, in Anführungsstrichen, dass sie ja im Sommer mit Würgemale rumgelaufen ist und hat einen Schal gehabt und sowas. Ich meine, das hat sie auch irgendwo nicht verdient oder so. Ja, aber es ist ihre Entscheidung. Du bist nicht der Pascha, der auf die Frau aufpasst. Und das ist ihre Entscheidung. Das ist eine erwachsene Frau, die ist wahrscheinlich in deinem Alter. Ja gut, sie ist 4 Jahre älter als ich. 4 Jahre älter sogar? Achso. Ja, sie ist 30. Ja gut, dann musst du nicht da deinen Macho-Gehabe an den Tag legen und auf sie aufpassen wollen. Nein, das weiß die alleine. Das weiß die alleine. Auch wenn sie irgendwann zurückkommen würde wollen oder sollen. Da muss man dann entscheiden, wie du dich verhältst. Im Moment, finde ich, ist das Klügste und das Beste, was du tun kannst, nämlich gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Organisiert, wahrscheinlich hast du noch Sachen in der Wohnung, oder? Nee, die habe ich jetzt sozusagen letzte Woche Samstag rausgeholt. Okay, dann. Sie hat mich beim Vermieter auch schon alle abgemeldet und. Das fand ich auch schon ganz lustig. Ja. Also, brauchte ja auch nichts mehr machen. Das heißt, rein theoretisch müsstest du im Moment gar nicht mit ihr sprechen? Nee, heute habe ich sie halt sozusagen nochmal gesehen, weil wir einen kleinen Hund zusammen haben, der 14,5 Jahre alt ist. Und den wollte ich halt auch wohl in Zukunft nochmal wieder sehen, aber das entzieht sie mir ja völlig. Also ich darf ja gar nichts. Okay, dann ist... Und ich bin ja emotional, bin ich ja definitiv sowas von platt. Ich bin heute noch beim Arzt gewesen, der hat mir eine Überweisung gegeben, dass ich da ein psychiatrisches Gutachten machen lassen soll, dass ich nicht Herr meiner selbst war. Ja. Weil ist ja so, weil ich habe an letzte Woche definitiv nur Bruchstücke, wo ich mich dran erinnern kann. Verstehe. Deshalb muss ich jetzt alles dran setzen, dass du wirklich Herr deiner selbst wieder bist. Und das kannst du nur schaffen, wenn du auf Abstand gehst. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, was jeder dir sagen wird. Jedes weitere Gespräch, was über ein organisatorisches Gespräch hinausgeht, ist die Hölle für dich mit der Frau. Das ist eine fulminante Niederlage, die du da jetzt erlebt hast und eine Verletzung. Ich gestehe dir auch zu, dass du dich scheiße fühlst und dass dir dreckig geht, das ist alles zugestanden. Aber du musst dich im Griff haben, Junge. Du darfst nicht solche Sachen machen, wie das mit dem Auto. Ja, ich meine, das habe ich ja irgendwo abgestellt jetzt. Ich meine, ich habe ja drüber nachgedacht, wo ich meinen klaren Gedanken irgendwo finden konnte. Ich meine, ich hatte ja sozusagen keinen festen Wohnsitz, den ich zu der Zeit hatte, weil die Post, was weiß ich, Polizei hin und her. Weißt du, da bricht ja für dich auch ein ganzes Leben zusammen. Richtig, weil es war ja sozusagen, sie hat mich ja von meinen Eltern rausgeholt und sowas alles, weil es bei meinen Eltern so katastrophal ist und sowas. Insofern Verständnis, dass dir der Boden unter den Füßen weggeht. Aber da musst du jetzt wirklich mit zusammengebissenen Zähnen durch die Situation. Auch, was ich vorhin schon zu Jens sagte, du darfst nicht nach hinten gucken, du musst nach vorne gucken. Du musst nach vorne gucken. Ja, das ist ja das Problem. Ich sehe ja keine negativen Seiten. Ich sehe ja immer nur positive. Na, die negative Seite ist ja nun schon, wie sie dich jetzt behandelt hat. Das finde ich schon sehr negativ. Ja, aber irgendwo kann man nicht für blöd erklären oder so sehen. Aber ich meine, irgendwo sind da noch Gefühle, die ich nicht so ganz abstellen kann. Kann ich verstehen. Aber halt dir mal immer vor Augen, was sie jetzt zum Schluss mit dir gemacht hat. Das ätzt schon einige Gefühle weg, glaube ich. Und steigere dich nicht in die schönen Erinnerungen rein, die ihr sicherlich auch zusammenteilt bei so vielen Jahren. Das hilft dir nicht weiter. Realität. Auf den Boden der Tatsachen kommen. Und nach vorne schauen. So, jetzt gebe ich dir noch, würde ich gerne noch, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, Tim. Ja. Ja? Okay, gut. So, das ist Simone heute Nacht. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke dir. Jürgen. Alles Gute, Tim. Ja, tschüss. Danke. Ciao. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Jessica, die ist 26. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Jessica, schön, dass du da bist. Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe vor 2 Jahren einen Mann kennengelernt. Ja. Und ja, da hat sich irgendwann rausgestellt, aber ziemlich schnell eigentlich, dass er in einem Maßregelvollzug sitzt. Mhm. Weißt du warum? Ja, ich weiß warum. Es ist wegen Mord. Oh. Und aufgrund seiner Vergangenheit sollte man nicht schön reden, aber es ist nun mal so passiert. Er wurde von seinem Vater schwer misshandelt, ist dann damals in eine Gruppe geraten, die dann ihn dazu gebracht haben, Drogen zu nehmen. Ja, und ist dann immer tiefer gerutscht. Und dann kam es irgendwann zu einer Prügelei. Mhm. Und da ist dieser Mensch halt verunglückt. Mhm. Welcher Mensch? Ein Junge, also der dabei halt verstorben ist und weswegen er dann verurteilt wurde. Dann wurde damals ein psychologisches Gutachten gemacht. Aufgrund, dass er unter Drogen und Alkohol stand, war er unzurechnungsfähig. Mhm. Wurde dann nach Paragraph 63 in den Maßregelvollzug eingewiesen. Ja. Für wie lange? Der 63er ist unbefristet. Das ist die Hauptstrafe, die Parallelstrafe ist 7 Jahre und 10 Monate. Mhm. Was heißt also, Parallelstrafe? Also wenn halt die 7 Jahre und 10 Monate. Ja. Falls er rauskommt, dann halt auf Bewährung. Mhm. Dass das so noch zur Bewährung ausgesetzt wird, auf 2/3. So, das Problem ist jetzt, er hatte dieses Jahr ein Gutachten, es ist negativ für ihn ausgefallen. Warum? Weil der Psychologe der Meinung war, dass er halt vom Psychischen her noch nicht so stabil ist, dass er rauskommt. Mhm. Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Du hast den vor 2 Jahren kennengelernt. Ja, genau. Wie lange saß er da schon? 5 Jahre. 5 Jahre schon. Ah, er wurde mit 15 eingeliefert, auf Deutsch gesagt, und ist mittlerweile 22. Mhm. Jetzt haben wir so viele Zahlen genannt. Wenn das jetzt abgelehnt wurde, das Gutachten, also negativ war, wie lange steht dann noch an? Das ist unbefristet. Das ist unbefristet? Das weiß keiner. Das kann ich gar nicht glauben. Gibt es unbefristete Strafen? Das war doch eine Jugendstrafe dann, wenn der 15 war. Das ist eine versteckte SV. Was heißt SV? Sicherungsverwahrung. Ach so. Das wissen die meisten aber leider nicht. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Ich versuche einmal im Monat. Jetzt war ich ein paar Monate nicht da, weil ich es nicht aus finanziellen Gründen nicht geschafft habe. Und das ist das auch, was ihm an den Nerven zehrt. Und ja, aufgrund, dass das Gutachten nicht so positiv ausgefallen ist, ja, gibt er sich jetzt komplett auf. Ich habe diesen ganzen Fall immer noch nicht so ganz kapiert. Vor 2 Jahren, wo hast du ihn da kennengelernt? Im RTL-Chat. Im RTL-Chat? Ja. Er war nicht zu der Zeit im offenen Vollzug? Nein, nein, die haben da Fernseher. Mhm. Und ich hatte dann eine Nachricht hingeschickt, weil mir total langweilig war. Mhm. Und hatte einfach nur jemanden zum Plaudern gesucht. Ah ja. Wie oft hast du ihn denn dann so in den letzten 2 Jahren gesehen? 2-3 Mal im Monat. Im Knast dann? Ja, natürlich. Ich bin ihn da besuchen gefahren. Mhm. Wart ihr denn alleine? Da ist ein großer Besucherraum. Zwischenzeitlich waren wir alleine. Ja. Oder halt mit anderen Patienten, die da sind. Aber meiste Zeit waren wir alleine. Ja. Hatte ich seine... Wie hast du seine Tat empfunden, als du das so alles gehört hast? Am Anfang, ich war total geschockt. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Mhm. Am Anfang habe ich es nicht geglaubt. Und dann hat er gesagt, du, ich möchte von Anfang an mit offenen Karten spielen. Am Anfang sollte es auch nur eine Freundschaft werden. Mhm. Ja, bis halt irgendwann bei beiden Gefühlen rauskam. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Absolut, ja. Was hat er für einen Eindruck gemacht, als du ihn zum ersten Mal dann real gesehen hast? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn gesehen und gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Ich habe ihm das nicht zugetraut, ach so, bis ich die Akte gelesen habe. Wie steht er denn zu dem, was er getan hat? Er bereut es zutiefst. Zutiefst. Also du merkst schon, dass es ein Mensch ist, der gelernt hat aus dem, was geschehen ist, dass er es bereut und dass er sein Leben auf jeden Fall danach in eine ordentliche Bahn lenken möchte. Ja, da ist das Problem. Die Klinik, das ist wie ein Krankenhaus mit Gefängnis. Und die Ärzte da, die sind halt, ich sag mal so, er sitzt wegen Mord und die wollen halt die Leute nicht so schnell rauslassen. Und die machen auch einem nicht ziemlich viel. Normalerweise steht da einem in einer Woche 2 bis 3 Mal Therapie zu. Das Problem, was da aber ist, die haben zu wenig Therapeuten. Und mit der Therapie kommt er dann halt nicht so voran. Weil halt der Grund ist, weil zu wenig Therapeuten da sind und zu viele Insassen, weil die schon überlegt sind, die Maßregelvorzüge. Ja, das Problem ist jetzt, er war fast etwas über 3 Jahre drogenfrei. Ja, jetzt vor ein paar Wochen hat er wieder angefangen mit Drogen, was ich allerdings nicht wusste. Das hat er mir jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt. Da kommt man ja im Knast relativ leicht dran. Ja, das stimmt. Nochmal gefragt, um es ganz klar zu machen. Er war 15 Jahre, als die Tat passiert ist. Ja, richtig. Ja. Und es war ja schon, ich sag's mal zwischendurch, es muss ja schon sehr heftig gewesen sein, dass er dieses schwere und weitreichende Urteil bekommen hat, ne? Das stimmt. Das Problem war damals, die Anwältin hatte ihn dazu überredet, dass er da reingeht. Mhm. Er wusste ja gar nicht, was das war. Mhm. Die Anwältin hat gesagt, ja, gehen Sie da rein, da geht's Ihnen gut. Er wusste aber nicht, dass er da wahrscheinlich nie wieder rauskommt. Ich bin da jetzt juristisch völlig überfragt, wie da die Zusammenhänge sind. Ich höre nur, dass er jetzt wieder an Drogen gekommen ist. Welche Drogen nimmt er? Alles, was er in den Finger bekommt. Was kriegt er denn da? Kokain, Pep, Speed, Pillen. Das ist wirklich irre, ne? Dass man in den Knästen alles kriegt, wenn man das will. Das stimmt. Irre, warum kann man das nicht unterbinden? Das wäre ja für die Jungs und Mädels, die sitzen, auch letztendlich besser. Natürlich. Das Problem, was er jetzt hat, er versucht mich mit allen Mitteln loszuwerden. Er sagt, er liebt mich über alles und er hat noch nie eine Frau so geliebt wie mich und ich tue ihm gut, das wusste ich. Er war, wie soll ich sagen, er ist aufgeblüht. Ja, das soll man natürlich nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn man draußen dann jemanden hat, in den man anfängt, sich zu verlieben. Ist das natürlich im Knast das Beste, was einem passieren kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so oft mit ihm alleine, stundenweise, bis zu 4 Stunden, sogar länger, und ich hatte noch nie Angst vor ihm. Also keine Sekunde. Ist das ja eine merkwürdige Sache, dass sich da eine Frau in jemanden verliebt, den sie ja kaum treffen kann, wo es keine Intimitäten gibt und nichts. Kannst du dir erklären, warum du dich in diesen Mann verliebt hast oder sogar, dass du ihn liebst? Nein, ich weiß es nicht. Seine Art war es, die gesagt hat, wow. Das ist ja für dich nur auch eine äußerst frustrierende Situation. Du siehst ihn kaum, du weißt gar nicht mehr, wie lange er im Knast ist. Du bist konfrontiert mit diesen großen Problemen, die er hat zurzeit. Wie siehst denn du dann so deine Zukunft? Ich weiß nicht, ich will ihn nicht kampflos aufgeben, weil ich weiß, dass dass er seine Fehler bereut, die er getan hat, und dass er die zweite Chance halt auch verdient hat. So wie ich ihn kennengelernt habe. So, aber er sagt, er will Schluss machen. Ja, weil er Angst hat, dass er nie wieder rauskommt, weil er möchte, dass ich draußen mein Leben lebe, weil er weiß, ich möchte irgendwann mal Kinder. Und er möchte, dass ich mir einen neuen Partner suche, mit dem glücklich werde, Kinder bekomme, dass er sich in Ruhe das Leben nehmen kann. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. So. Ach du Jessica, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er nie wieder rauskommt. Da gibt es in Deutschland wahrscheinlich nur ganz wenige Fälle, wo das so ist, dass jemand, der mit 15 Jahren verurteilt wurde, dass der nie wieder rauskommt. Da muss es ja schon extrem krass gewesen sein. Hast du dich mal juristisch ein bisschen erkundigt? Ja, natürlich. Ich habe Anwälte angerufen, wo es nur geht. 0900er-Nummern habe ich Anwälte angerufen, um mich zu informieren. Ich habe mich über den ganzen Maßregelvollzug informiert, weil ich kannte das vorher auch nicht. Ja, und dann habe ich mich halt schlau gemacht. Dann habe ich auch Kontakt zu seiner Anwältin aufgenommen. Und das Wichtigste ist, dass er Therapie macht. Nur das Problem ist, Therapie geht da nicht. Was sagt denn die Anwältin zu der Sorge, er kommt nie wieder raus? Ja, die ist momentan leider im Urlaub, die gute Dame. Ich kann sie momentan nicht informieren darüber, wie es momentan aussieht bei ihm. Also grundsätzlich ist das natürlich ein Skandal, wenn er da keine Therapie bekommt. Natürlich, das ist wirklich auch groß in den Medien gewesen. Ja, also dafür sind diese Einrichtungen nun wirklich da, dass so etwas da stattfindet. Zum Zweiten möchte ich dir sagen, wenn du dir deiner Gefühle wirklich sehr sicher bist, würde ich den Mann auch nicht fallen lassen. Wenn du deiner Gefühle sicher bist und du sagst, ich sehe das so, dass er bereut und dass er eine neue Chance kriegen soll, finde ich das eine gute Einstellung. Und auch wenn er jetzt vielleicht verzweifelt ist im Moment, unterschätze nicht, was du für eine Stütze bist. Ja, das Problem ist, er hat durch einen anderen Insassen hat er jemanden kennengelernt. Die gute Frau ist 39. Aber nicht wirklich. Die hilft ihm noch, auf die falsche Bahn zu kommen. Sie schmuggelt Drogen rein für ihn. Geht das? Ja, da wird man nur abgepiept auf Metall. Halt auf Waffen. So. Das hat er mir gestern gebeichtet und hat gesagt, sobald ich die Klinik informiere oder die Anwältin, dass er vorhat, sich damit umzubringen, macht er das ruckzuck, dass ich davon gar nichts mehr mitbekomme. Ach du Jörg, das heißt, da ist jetzt auch eine Erpressung im Spiel. Ja. Das ist das Problem. Also er will sich mit den Drogen umbringen? Ja, natürlich. Mit den Drogen, die er jetzt von jemand anderem bekommt und du weißt davon? Ja, weil er Angst hat, dass er nicht mehr rauskommt. Er möchte, dass ich draußen glücklich werde. Und sobald er weiß, dass ich draußen glücklich bin, möchte er sich das Leben nehmen. Nimmst du es ernst, dass er sich das Leben nehmen will? Ja, er hat schon mal versucht. Dann musst du Alarm schlagen. Dann ist es deine Pflicht, Alarm zu schlagen. Dann musst du es tun. Obwohl das eine gewisse Illoyalität jetzt ihm gegenüber ist, aber letztendlich tust du es für ihn und irgendwann wirst du es ihm auch erklären können. Natürlich wird er durch den Wind sein und verzweifelt nach den jetzt neuesten Geschehnissen. Aber dann musst du was tun. Musst du was unternehmen. Vor allem das Schlimmste ist, er sagt auf eine Art zu mir, ich will dich niemals verlieren, aber auf einer Hand sagt er, ich fange an, dich zu hassen, um mich loszuwerden. Das sind Sachen, die einem wehtun, wenn man sowas hört. Verstehe. Pass mal auf, Jessica, ich möchte, dass wir gerade, das ist ja nun ein komplizierter Fall, ein diffiziler Fall, ich möchte, dass wir im Hintergrund weitersprechen. Ja. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das ist nett. Ich habe jetzt so von meiner Seite aus schon mal so grob meine Eindrücke gesagt, aber alles weitere im Detail im Hintergrund, okay? Okay. Das machen wir jetzt so. Du legst bitte auf. Okay, danke schön. Alles bis Gute. Gleich. Tschüss, bis gleich. Und ich sage herzlich willkommen zu der Barbara und die ist 44. Guten Morgen, Barbara. Hallo, Barbara. Hallo, Domian. Hier ist Barbara. Hallo, Barbara. Hi. So. Ja, wir haben vor 12 Jahren schon mal telefoniert. Lang, lang ist's her. Du hast gesagt, das war eine deiner witzigsten Telefonate bis dahin. Jetzt bin ich wieder da. Nach 12 Jahren, das ist ja spektakulär. Damals war ich 32. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, so, so ist die Zeit für dich auch vergangen. Was war es denn damals? Ja, damals ging es darum, dass ich gerade frisch verliebt war seit einem halben Jahr und mich eine junge Dame anrief nachts und sagte, ich möchte doch bitte den jungen Mann an meiner Seite wieder zu ihr kommen lassen, weil der sei die Liebe ihres Lebens. Und so, und ich habe damals zu ihr gesagt, oh, da sind aber große Worte in unserem Alter und ich habe nicht den Eindruck, dass er zu dir kommt. Und wir hatten damals uns darüber unterhalten, dass der montags immer seine Wäsche woanders wusch. Eben bei dieser besagten jungen Frau. Ja. So, und damals hat mein Kampfgeist mich ereifert und ich habe ihn geheiratet. Du hast ihn geheiratet? Ja, obwohl du gesagt hast, bitte schick ihn, wohin du willst, aber der soll seine Wäsche montags waschen, wo er will, aber nicht bei dir. Ja, ich habe jetzt 12 Jahre lang Montagskino geguckt und habe die Wäsche gewaschen und habe dann aber festgestellt, dass der Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags und Sonntags seine Wäsche noch bei 6 anderen Waschmaschinen gewaschen hat. Jetzt verstehe ich nicht mehr. Ja, also mein Mann war nicht nur polygam, sondern polygam. Und ich habe das nicht mitbekommen. Ach. Bist du mit ihm jetzt immer noch zusammen? Nee. Nein, ich bin jetzt seit dem 9.2. geschieden. Glücklich. Das heißt, glücklich geschieden. Das heißt, der Typ hat dich mit wie vielen Frauen betrogen? Also ich habe rausbekommen, nur durch Internetrecherche und ich habe dann in der Firma mich mal hingesetzt und habe die Handylisten mal durchgesehen, rausgefunden mit 18 Frauen. Mhm. Der ist in sämtlichen Internetforen, die es so gibt, weiß ich nicht, und, unterwegs. Und das ist sein Lebensinhalt. Also er ist sexsüchtig. Ja. Nach wie vielen Jahren bist du ihm denn auf die Schliche gekommen? Nach 12. Ach, erst nach 12? Ja. Das ist ja krass. Also wir haben damals telefoniert. Ich habe den im Mai kennengelernt. Ja. Im Oktober hatte mich diese Frau angerufen und hat gesagt, er sei die Liebe ihres Lebens. Ja. Und dann hat er sich damals rausgeredet und hat gesagt, ja, ich weiß, die hat mir damit gedroht und ich habe seit Monaten mit der nichts mehr zu tun. Und letztendlich fingst du ja gewarnt an, ne? So kann man es genau. Ja sagen. Mhm. So. Da warst du doch eigentlich, hättest du doch schon ein bisschen misstrauisch sein müssen. War ich auch. Aber dennoch ist dir nichts aufgefallen. Nee, mir ist nicht aufgefallen, dass der abends in die Garage fuhr und hat als erstes sein Handy ausgemacht. Mir ist nicht aufgefallen, dass hier nie Post zu Hause ankam, obwohl er seinen Wohnsitz zu mir geändert hat. Mir ist nichts aufgefallen. Aber also wahrscheinlich, ich habe immer darauf gewartet, dass der nach Hause kam und ich war damit zufrieden, dass er kam. Das ist ja absolut irre, Barbara. Und nach 12 Jahren fällt es dir auf. Und er hat 3 Kinder mit 3 Frauen bekommen in unserer Ehezeit. Ist ja unglaublich. So. Wie hast du es denn dann rausgekriegt und wie ist es aufgefallen? Es ist damit aufgefallen, dass er kurz vor unserer Ehe gesagt hat, ich muss dir was beichten, ich bekomme ein Kind. Kurz vor eurer Ehe? Also kurz bevor wir geheiratet haben. Wann habt ihr ihn geheiratet? 2000. Ja. So, 2000 habe ich den geheiratet, bin 97 mit dem zusammengekommen. Okay, aber da ist es denn doch früh schon aufgefallen. Ja, ich wusste das ja nicht, dass er Vater wird. Der hat mir das ja erst kurz vor unserer Eheschließung mitgeteilt. Na gut, aber da war es ja schon das Jahr 2000. Ja. Ja, und dann sind ja immer noch 8 Jahre, 9 Jahre vergangen. Also weil du gerade gesagt hast, nach 12 Jahren ist dir das richtig erst aufgefallen. Aber also ist 2000 habe ich den geheiratet. Ja. 97 habe ich ihn kennengelernt. Ja. Oder da sind wir zusammengekommen. Okay, aber 2000 habe ich den geheiratet und ich habe ihn jetzt ins Nirvana geschickt. Genau, aber da sind ja dann von 2000 bis jetzt noch viele Jahre vergangen. Genau. Und du warst im Jahre 2000 schon vorgewarnt. Ja, war ich. Und wie kam es jetzt, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Dass er ein Verhältnis mit meiner besten Freundin hatte. Ach, es wird ja immer schöner. Ja. Und dann habe ich in der Firma gesessen morgens und er war bei Kunden. Und dann rief mich ein Kunde an und sagte, er müsste mal die Daten haben. Dann habe ich gesagt, dann muss ich bei meinem Mann ins Büro und bin an den Computer und habe gesehen, dass meine beste Freundin meinem Mann E-Mails geschickt hat. Ach du lieber Gott. Mit Verlangen und Begehren und wann sehe ich dich wieder und das tralala. Hat er das dann gestanden? Nö. Nee, aber die beste Freundin hat es gestanden? Nö. Auch nicht? Nee, aber die ist auch immer noch verheiratet und hat immer noch ein Verhältnis mit meinem Mann. Aber du bist sicher, dass das alles so ist? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Also er hat das auch dann auch zugegeben. Also dass er nicht nur mit meiner besten Freundin und ach so, dann doch. Mit all den anderen Frauen, sondern dass er das einfach braucht für sein Leben und das eben auch nicht ändern kann. Mann, und Barbara. Ja. Das tut mir leid. Ja. Zwölf. Das tut mir auch leid, weil... Aber du klingst ja noch ganz entspannt. Ja, ich klinge ganz entspannt, weil ich seit einem Jahr super verliebt bin. Ah. Ja. Okay. In einen jungen Mann, der viele Jahre jünger ist als ich. Das sei dir sehr gegönnt, aber mach Augen und Ohren auf, ne? Damit bloß nichts passiert. Also ja, nee, gebranntes Kind scheut Feuer, ne? Und ich würde sagen, in 12 Jahren telefonieren wir nochmal miteinander. Nee, das will ich ja nicht hoffen. Also das ging eigentlich noch weiter. Ich muss schon mal, die Sendung ist ja jung. Alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute für die neue Liebe. Auch. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gunnel Blendin. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr über der Fernseher. Wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.